Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Ja oder Nein Podcast. Heute geht's um eine neue Frage und für alle, die neu dazugekommen sind, mal kurz die Erklärung. Roman und ich sitzen zusammen am Tisch. Roman, Neuropsychologe und Baustellenvorarbeiter. Und ich bin der, der ich bin, ohne Ausbildung. Wir beide haben was zu trinken vor uns. Genau, zum Prost. Und wir besprechen ein Thema innerhalb von 15 Minuten und kommen zum Schluss zu einem Fazit, entweder ja oder nein. Du kannst dann selber entscheiden, ob du das für dich durchziehst, ob du das cool findest oder nicht. Wir geben dir auf jeden Fall Tipps und Hinweise, ob das so passt oder ob du es besser lassen solltest. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Okay, cool. Dann fangen wir doch an. Unsere heutige Frage ist, sollte die Welt endlich untergehen? Und die Zeit läuft. Läuft. 15 Minuten laufen ab jetzt. Ich schreibe mir mal meine Liste Pro und Contra. Hier muss es schnell gehen, denn 15 Minuten sind kurz. Contra. So, Roman, was ist deine Meinung? Ich meine, immerhin gibt es ja schon viele Vorhersagen, die gemacht wurden, dass die Welt dann und dann untergeht. Wir hatten das im Jahr 2012, 2016, im September irgendwann. An jedem Tag irgendwie kommt fast jedes Jahr aufs Neue. Richtig, die genau. Welt irgendwann untergeht. Geht immer die Welt unter. Und ich bin deswegen auf diese Frage gestoßen. Das muss ja irgendeine Motivation haben, dass irgendjemand sagt, die Welt geht unter. Ja, das heißt, er muss ja einen Grund dafür haben, warum er das prophezeit. Ihm muss ja irgendwas ankotzen. Deswegen, warum sollte die Welt untergehen? Genau, weil er die Zustände sieht auf der Welt und denkt sich, alles ist scheiße, die Welt geht zugrunde. Gut, das ist zwar sehr weitgreifend, ich kann es trotzdem mal als Pro aufschreiben. Weißt du, Kriege, Hunger, bla bla bla. Das ist schon spezifischer, also schreiben wir mal auf Kriege, das ist doch schon nicht mehr schlecht. Kriege brauchen wir nicht, deswegen sollte die Welt untergehen. Ja. Bienensterben. Bienensterben, ja. Ja, genau, Bienensterben. Überbevölkerung. Ich habe letztes Mal die Liste nicht richtig vorlesen können. Bienensterben. Was hast du gesagt? Überbevölkerung. Was ist Überbevölkerung? Naja, irgendwann platzt sie aus allen Nähten. Aber warum? Ich meine, bevor wir jetzt konkret auf irgendwelche Themen wie gerade eingehen, ja, was bedeutet es überhaupt Weltuntergehen? Ich glaube, ich habe mir da Notizen gemacht. Klar, Moment, die habe ich ja ganz vergessen vorzulesen. Mhm. Also ich habe mir da so ein paar Fragen, die mir dann zu dieser Frage in den Sinn kommen. Sollte die Welt endlich untergehen? Und dann dachte ich mir, ich notiere mir, warum sollte sie das eigentlich tun? Gründe, Ambitionen? Welche Anzeichen sprechen dafür und welche dagegen? Hat die Welt das früher schon mal getan? Vielleicht, warum sollte sie untergehen? Dann kann sie ja theoretisch wieder aufsteigen. Wie verhindert man das? Wohin mit den Menschen? Wie sollte man sich vorbereiten? Was sollte man vorher noch tun? Also genau, wie sollte man sich vorbereiten? Vielleicht mal kurz die erste Frage. Warum sollte die Erde überhaupt untergehen? Hätte sie dafür irgendwelche Gründe und Ambitionen? Und da hast du richtig gesagt, beziehungsweise wer bin ich, dass ich das beurteile? Aber Kriege, Bienensterben und Überbevölkerung sind auf jeden Fall ein Thema. Was für Ambitionen hätte sie noch unterzugehen? Okay, es ist alles nicht ganz Schmuck, ja? Sonne. Aber die Sonne ist doch, die Sonne wäre doch ein Grund dafür, dass sie nicht untergeht. Nee, aber die Sonne ist ja irgendwann, die ist ja irgendwann erlöschen. Ja schon, aber es kann auch der Erde scheißegal sein. Momentan brennt sie doch noch. Genau, nicht, aber irgendwann verbrennt die Erde, weil die Sonne einfach. Ja schon, aber wer weiß, wann das ist. Und wahrscheinlich, ich meine, so wie jeder lebt und irgendwann mal den Löffel abgibt, so lebt auch die Erde und gibt garantiert irgendwann den Löffel ab. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber worüber hier wir sprechen, ist ein Selbstmord. Ah, okay. Wir sprechen übrigens auch bald ein Thema bei uns, aber dazu kommen wir später. Nämlich, wenn wir das Thema besprechen. Eigentlich sprechen wir hier über den Selbstmord der Erde. Ja, wieso sollte die Erde Selbstmord begehen? Genau, was für Gründe hätte sie dafür? Jetzt mal außer Kriege, Bienensterben und Überbevölkerung. Denn der Mensch an sich, aber ich meine, die Erde hat den Menschen doch hervorgebracht. Wieso sollte sie sich deswegen umbringen? Oder ist der Mensch einfach nur ein Pilz, den sie loswerden will und sich deswegen von der Brücke stürzt? Wie ein Geschwür. Der Mensch ist quasi wie ein Geschwür, der die Erde zugrunde richtet und deshalb denkt sich die Erde, fuck off, ich fahre jetzt gegen die Wand. Weißt du? Mhm. Zum Beispiel. Also, naja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das jetzt hier geht. Ich schreibe mal auf Menschen. Ja, Menschen doof. Menschen doof. Was für Gründe hätte sie weiterzuleben? Und ich hätte da tatsächlich, ich würde die Sonne bringen. Ich würde die Sonne bringen, auch wenn die irgendwann mal durch eine Supernova alles zerstört, was um sie herum ist. Sie ist ein lebensspendender Mittelpunkt, der die Erde einfach immer wieder hochzieht. Da bin ich mir sicher. Also schreiben wir bei Contra, sollte sie nicht tun, wegen Sonne. Sonne. Sonnenbrand kann natürlich sein, irgendwann, aber ist noch weit weg. Mhm. Bleiben wir dabei, was würde dagegen sprechen? Die Erde ist doch ganz cool eigentlich. Natürlich. Halt, Moment, wir reden hier aber nicht über die Erde, wir reden über die Welt. Da wäre ja die Begrifflichkeit der Welt. Ah, das ist interessant. Was ist denn die Welt? Genau, was ist die Welt? Und was macht sie aus? Gibt es einen Unterschied zwischen Erde und Welt? Da gibt es ja viele Stimmen. Mhm. Die Welt scheint wohl laut einiger Stimmen das zu sein, was sich uns so präsentiert und die Vorstellungen und, wie formuliere ich das richtig? Eben das Sein, wie wir als Menschen hier auf der Erde, sage ich ganz bewusst, so rumlatschen und tun. Wir haben ja ein Weltbild. Jeder hat ja seine eigene Welt. Verstehst du? Jeder lebt in seiner Welt quasi. Und wieso sollte für denjenigen die Welt untergehen? Ha. Keine Ahnung. Da wären wir schon wieder bei dem Selbstmordthema, glaube ich. Mhm. Aber jetzt nicht von der Welt, wenn jemand sich hinstellt und sich fragt, warum sollte die Welt für mich untergehen, das finde ich irgendwie eine seltsame Frage, auf die ich gerade nicht ich auch nicht. Pass mal auf, vielleicht gehen wir da anders ran. Hat die Welt das früher schon getan? Hat sie wohl. Ist die Welt das schon mal untergegangen? Und wenn ja, wann ist sie dann wieder aufgestiegen? Weil wir leben ja wohl auf ihr. Erde, in ihr. Genau, lebt man eigentlich in der Welt oder auf der Welt? Man lebt ja auf der Erde, aber man lebt in einer Welt. In einer Welt, aber nicht in der Erde, sondern auf der Erde. Manche leben auch in der Erde, Maulwürfe leben in der Erde. Nee, Maulwürfe leben unter der Erde. Unter der Erde, ja. Also dann schreibe ich bei Contra auf, es gibt Maulwürfe. Die gibt's nach. Ja, wir brauchen unbedingt einen Contra, weil ich habe keinen Bock, dass die Erde weg ist. Maulwürfe. Das ist cool. Also wir haben jetzt Kriege, Bienen sterben, Überbevölkerung, Menschen doof gegen Sonne und Maulwürfe. Also ist die Welt schon mal untergegangen? Genau, ist sie schon mal untergegangen? Ich glaube nicht. Die Welt ist. Man könnte ja sozusagen, man könnte einen Satz so formulieren und sagen, einst ist die Welt für die Dinosaurier untergegangen. Ja. Weil sie nämlich ausgestorben sind. Durch Meteoriten, Hagel. Ach, keiner weiß es. Ja. Hagel wahrscheinlich, ja. Ja. Oder einfach Smog. Ja. Ja. Zu viel Verkehr, Dinosaurier tot. Mhm. Das kann vorkommen, ist die doof. Die Dinosaurier sind Autos gefahren? Keine Ahnung, Methanausstoß durch Gras fressen. Okay. Das kann ja auch sein. Mhm. Oder ist das Methan? Kühe produzieren noch Methan. Methan. Die Sache, also wenn wir können, vor den Dinosauriern gab es da schon mal was? Ich weiß es nicht. Na. Die Welt der Lurche, ist die schon mal untergegangen? Erstmal nichts. Erstmal gab es ja das große Meer quasi und daraus sind ja die Dinosaurier entstanden. Ja, sagt man. Sagt man. Also theoretisch erst. Also könnte man sagen, die Wandelprozesse der Erde sind also ein Untergang der Welt. Die Welt ist sozusagen nicht die Erde, sondern die Welt ist ein Ausdruck der Erde einer bestimmten Zeit. Genau. Okay. Und die ist ja schon öfters untergegangen. Dann sind wir nämlich das, genau. Mhm. Das heißt, sollte die Welt, wie sie sich heute darstellt, untergehen? Das ist vielleicht die bessere Frage. Tricky. Ja. Und da, ja, gut, da würden ja die Antworten, die wir jetzt hier so schon gegeben haben, ganz gut passen. Was für Gründe? Ich finde, die Welt sollte nicht untergehen, weil ich Computerspiele mag. Ja, die Welt sollte nicht untergehen. Ich mag Computerspiele. Ja, du machst Computerspiele und auf jeden Fall leben wir auch zu gerne in dieser Welt, um sie untergehen zu lassen. Ja, okay, also wir leben gerne. Ja. Wir leben... Wobei, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass der Weltuntergang, also der Ausdruck der Welt einer bestimmten Zeit, nicht unbedingt bedeutet, dass alle Teilnehmenden aussterben. Nee. Weil bei den Dinosauriern sind vielleicht alle ausgestorben, aber es haben ja garantiert einige überlebt. Natürlich, aber irgendwann mit der Zeit haben die sich halt entwickelt. Je nachdem, Evolution und so weiter. Ja, schon, wenn ich das Krokodil angucke, ist es nicht weit gekommen. Genau. Ja. Aber es sah auch mal anders aus. Ja, oder Schildkröten. Ja. Ja, okay, also wir leben gerne in der Welt. Von mir aus kann die Welt auch in ihrem jetzigen Stand untergehen. Wenn sie sich entwickelt. Ja, wenn zum Besseren. Okay, also Contra, nein, wenn sie sich entwickelt. Ja. Wenn, und ich möchte noch was dazu sagen. Sorry, ich muss mir das jetzt hier aufschreiben, weil ich habe immer Fehler gemacht. Wenn sie sich entwickelt und bezogen auf den Punkt vorher, wenn ich am Leben bleibe. Mhm. Ja, ich würde gerne am Leben bleiben. Oh, ich hätte eine coole Idee. Da kannst du den Teufel fragen. Ja, erstens, genau, wenn ich, übrigens hier der Verweis auf unseren Pro und Contra, was, wie hieß der, Teufel? Irgendwas mit Teufel, ihr werdet schon finden. Irgendwas mit Teufel. Genau, wenn ich am Leben bleibe, da ist ja natürlich viel Egoismus drin, aber generell ist das meine Meinung. Ich würde gerne am Leben bleiben. Mhm. Ich würde gerne mein Leben bleiben. Soll ich das jetzt wiederholen? Nee, das passt. Ich würde gerne am Leben bleiben. Mir fällt gerade nichts mehr ein. So, was haben wir denn noch für Fragen? Es ist fantastisch, wie wenig Gründe mir einfallen. Warte mal, wohin mit den Menschen? Ja genau, wohin mit den Menschen? Ja, aber das hatten wir ja gerade. Wenn die Welt untergeht, dann kann sie sich ja weiterentwickeln. Und es muss ja nicht zwangsläufig alles, was drauf ist, sterben. Oder verschwinden. Aber so wie ich das hier sehe, sind alle Punkte, die wir für das Pro genannt haben, bezogen auf den Menschen. Was denn nicht menschenbezogenes gäbe es denn als Grund für die Erde oder für die Welt unterzugehen? Würde jetzt, wenn du jetzt irgendein Eichhörnchen fragst auf dem Baum, hey, hätte die Welt für dich Grund unterzugehen? Ja? Was würde das Eichhörnchen sagen? Wahrscheinlich nö. Warum denn? Mir geht's doch gut. Genau, der ganze ich Scheiß. Meine Messe, alles die Welt cool. Sollte eigentlich nur untergehen, um den Menschen von der Erdoberfläche zu tilgen. Ist das unser Anspruch? Da halten wir nicht unbedingt viel von uns. Nee, eigentlich nicht. Aber dann sind wir eigentlich der Meinung, dass der Mensch für die Erde schlecht ist. Oh. Aber er gehört ja einfach dazu. Das ja, ist ja, ja, dabei waren wir auch. Hatten wir das nicht schon? Das hatten wir schon. Ja, das stimmt. Also, das ist aber so dieser Selbsterhaltungstrieb, ne? Wir argumentieren in einer Art und Weise, weil wir am Leben bleiben wollen. Also wir argumentieren, dass wir wichtig sind, weil wir am Leben bleiben wollen. Mhm. Aber wenn wir jetzt angenommen, wir sind gar nicht wichtig, sondern wir haben unseren Job gemacht, dann ist es ja durch. Dann könnte die Erde sagen, ja gut, okay, dann machen wir jetzt hier mal einen Cut. Hier eine Sintflut oder so, wir brauchen auch keine Arche Noah oder sonst irgendwas, sondern wir machen hier einfach nochmal Spülgang, absaugen und dann neu. Aber wer sagt denn, dass sich nicht daraus doch noch mal Menschen entwickeln? Oder irgendwas in die Richtung, weil es ist ja schon mal vorgekommen durch Evolution. Warte, das ist ein sehr guter Punkt, bevor wir es vergessen. Es ist ein sehr gutes Kontra. Die Erde weiß nicht, was als nächstes kommt. Genau, die weiß es nicht. Und ich schreibe jetzt hier bewusst, die Erde weiß nicht, was als nächstes kommt. Weil stell dir vor, die stößt uns ab und dann kommen wieder so Hanseles und machen alles kaputt. Genau. Voll scheiße. Weiß nicht, was als nächstes kommt. Ja, das ist die Ungewissheit. Liebe Erde, nächstes kommt. Vielleicht, oder es kommt noch schlimmer, dass ein, zum Beispiel das Eichhörnchen, ja, das denkt sich plötzlich, oh geil, die ganzen Menschen sind weg, ich habe freie Hand. Und dann kommt so hier, weißt du, die Eichhörnchen übernehmen die Macht und machen hier Monokultur mit Haselnüssen. Ja. Ja, dann geht die Welt auch um. Und zerstören alles andere. Zerstören Mischwälder und so weiter. Also es ist pro, dass die Welt untergeht, die Eichhörnchen vernichten. Ganz klar. Und dann denkt sich die Erde, scheiße, weg mit den Eichhörnchen. Und dann kommt noch irgendwas anderes zustande, das schon wieder die Welt zerstört. Da muss ich jetzt wieder auf so eine Serie zu sprechen kommen. Bei Simpsons, da gibt es eine Folge, die finde ich richtig geil. Bart kommt da mit irgendwelchen Bing! mit irgendwelchen Lurchen oder ich weiß es nicht was, mit so Echsen an Start, die aus dem Ausland, aus China oder so, in dem Karton kamen. Okay. Und dann verbreiten die sich in seiner Ortschaft extrem krass. Und dann fragt seine Schwester, Lisa, fragt dann den Bürgermeister, wie er damit klarkommen will. Und dann sagt er, das ist ganz einfach. Wir setzen Schlangen in der Stadt aus, die genau diese Echsen essen. Und dann meint Lisa, ja, aber das ist doch scheiße, weil die Schlangen nehmen dann irgendwann Überhand und vermehren sich so stark, dass wir dann ein Schlangenproblem haben, anstatt das Echsenproblem. Und der Bürgermeister sagt, ja, das ist kein Problem. Dann glaube ich, kommt noch irgendein Tier. Und dann meint sie, ja, aber das wird sich dann auch wieder verbreiten und die Tiere werden immer größer und immer gefährlicher. Und zum Schluss sagt er dann, ja, aber Braunbären, ja, können das dann essen und was weiß ich. Und dann meint sie, ja, aber die vermehren sich auch. Ja, aber im Winter legen sie sich schlafen, dann können wir sie erschießen. Also, die Moral von der Geschichte? Wie, was die Moral? Wo sind wir denn? Eine Minute. Was, ach, eine Minute, aber wir sind doch nicht, wir haben noch Zeit. Die Moral von der Geschichte ist auf jeden Fall, dass es ein nie endender Kreislauf ist. Dass die Erde nicht weiß, was kommt und deshalb kann es immer wieder vorkommen. Also Kontra, es geht eh weiter, bleib ruhig. Genau, entspann dich. Ja, es geht eh weiter, Erde, Erde, bleib, Erde, Erde. Ich muss Steno. Echt, wirklich. Bleib ruhig. Bleib. So, ganz schnell zum Schluss. Fällt uns noch was ein? Ein Pro. Warum sollte die Welt untergehen? Weil? Komm jetzt nicht mit irgendwas ethisch-moralischem. Nein. Sondern, weil sie es... Ich weiß es auch nicht. Weil sie keinen Bock mehr hat. Kein Bock mehr. Genau, Arbeitsverweigerung. Arbeitslos, Hartz IV. Genau, Arbeitsverweigerung. Sie hat einfach keine Lust mehr. Verweigerung. Und dann driftet sie aus der Bahn und fliegt gegen die Sonne oder so. Genau, es muss einfach mal Schluss sein. Fach mal Schluss sein. So, und jetzt? 18 Sekunden. Wir brauchen noch einen Punkt. Komm, sag was. Fürs Pro. Keine Ahnung. Vielleicht fürs Pro, vielleicht fürs Contra. Also Erde. Es sollte nicht untergehen, weil die Erde einfach einzigartig und schön ist. Ob sie einzigartig ist, weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall so, wie sie ist, schön. Alle streichen ihre Eichhörnchen bitte jetzt. Erde. Die Zeit ist um. Ist so schön. Die Zeit ist leider um. Das ist unsere kleine Melodie zum Schluss. Also, führen wir nochmal zusammen, was wir hier diskutiert haben. Pro. Die Erde sollte auf jeden Fall untergehen. Es gibt Kriege, Bienen sterben, Überbevölkerung, Menschen sind einfach doof und Eichhörnchen könnten zur Weltherrschaft aufersteigen. Generell ist es doch so, wenn die Erde einfach keine Lust mehr hat zu arbeiten, kann sie einfach mal Schluss machen. Das sollten wir gönnen. Kontra ist, Erde, es gibt ganz tolle Sonne, wir haben Maulwürfe, wir haben Computerspiele und wir leben doch so gerne. Außerdem kannst du dich immer weiterentwickeln und wir helfen dir dabei. Die Erde weiß nicht, was als nächstes kommt, deswegen nimm das jetzige Übel in Kauf, du weißt nicht, was kommt. Und es geht weiter, bleib ruhig. Es geht immer vielen weiter. Vielen Dank. Leute, vielen Dank auch fürs Zuhören. Roman sagt bestimmt auch noch Tschüss. Haben wir wieder was gelernt, bis zum nächsten Mal. Ja, haut rein. Tschüssi. Tschüss.